heute durch die Fenster des bemächtigten Asensprost. Vorausfliegen zwei Raben, die künden ihm von der Welt. Vorausrasen zwei Wölfe, die zerreißen, was sich entgegenstellt. Herr der Magie und der Runen, über der Willenjagd. Wutanlenker der Schlachten, heil dir! Herr der Magie und der Runen, über der Willenjagd. Wutanlenker der Schlachten, heil dir! Germanenland, du liegst am Boden, getreten und geschmäht. Wenn auch deine Feinde lachen, es ist noch nicht zu spät. Noch gibt es Eier, die zu den alten Göttern stehen. Wir werden siegen oder nach Valhalla gehen. Herr der Magie und der Runen, über der Wildenjagd. Wutanlenker der Schlachten, heil dir! Herr der Magie und der Runen, über der Wildenjagd. Wutanlenker der Schlachten, heil dir! Wutanlenker der Schlachten, heil dir!